Wir haben uns ewig nicht gesehen. Ich seh uns immer noch zusammen am Tresen stehen. Du warst immer da, mit dir das Leben bestreiten. Gänsehaut bei Gedanken an vergangene Zeiten. Du kriegst immer noch Post, Leute fragen, wie's dir geht. Dich hat keiner vergessen. Du hast immer noch Freunde, die beten, dass es gut ist, da wo du jetzt bist.